Junge, lauf, mach nicht schlapp, mal bergauf, mal bergab, immer weiter, so ist unser Leben. Kein Zurück, nur dein Zorn und der Blick stur nach vorn, immer weiter, so ist unser Leben. Los, komm mit, wenn du kannst, jeder Schritt ist ein Kampf, viele fallen hier, doch wir sind Soldaten, wir marschieren so, drei, vier, links, so, drei, wir marschieren so, drei, vier, links, so, drei, vier. Es geht mal runter und mal rauf, wie mein Lebenslauf. Es ist ein Struggle, doch ich kämpfe und ich geb nicht auf. Das ist eine harte Welt, ich kenn mich hier nur wenig aus. Wenn ich rausgehe, zieh ich eine Rüstung an, sonst geh ich drauf. Ich hör sie jeden Tag, sie wollen diskutieren. Sie wollen mich verbieten, zumindest wollen sie es probieren. Ihr könnt alles versuchen, für mich habt ihr nicht genug. Ich hab ein Ticket nach ganz nach oben für mich gebucht. Und egal, was du machst, ich hab das Gegengift. Du brauchst gar nicht zu denken, dass du überlegen bist. Jeder Jugendliche aus meiner alten Gegend ist gefährlich für dich, weil genauso dieses Leben ist. Wir regeln alles gleich, ihr seid uns viel zu weit. Wir sind die Armee der Straße, sowas wie das Vierte Reich. Wie ein Junge, der den ganzen Tag um sein Leben rennt. Ich kämpfe jede Sekunde weiter um jeden Cent. Ich will ganz nach oben, da passt nix drüber. Ich weiß, jeder Fehler macht mich klüger. Legt eure Waffen nieder. Jetzt kommt der Typ mit der Maske wieder. Junge, lauf, mach nicht schlapp, mal bergauf, mal bergab, immer weiter, so ist unser Leben. Kein Zurück, nur dein Zorn und der Blick stur nach vorn, immer weiter, so ist unser Leben. Los, komm mit, wenn du kannst, jeder Schritt ist ein Kampf, viele fallen. Wir marschieren wie Soldaten, Junge, ich muss dir sagen, yeah. Mir geht's hier fies an den Kragen, das hier sind miese Strapazen, verstehst du? Ein Auf und Ab, denn jeder Zweite ist neidisch. Ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nur auf deine Klick, auf die Scheiße. Mann, du bist nix, ich zerreiß dich, siehst du den Blick, wenn ich beiß. Ich bin wie ein Pitbull, du nach vorn, Mann, hier gibt's keine Einsicht. Das hier geht links, rechts, der Weg ist hart, doch ich schaff es. Bin noch am Start, wenn es krass ist, ich bin Soldat, also was ist? Wir sind Berliner, die sprechen, das heißt auf Biegen und Brechen. Werd ich es schaffen, auch wenn meine Feinde schießen und stechen. Mir ist egal, was bei dir strebe auf der Uni passiert, denn ich bin uniformiert. Mann, hast du Pussy kapiert? Das ist ein harter Kampf fürs Vaterland. Ich halt den Atem, Mann, und bin am Start, verdammt. Du weißt, mein ganzes Leben ist ein Straßenkampf. Yeah. Die Kameraden haben die Waffen geladen. Fick auf Bin Laden, glaub mir, ich hab noch einen krasseren Schaden. Doch bin gesegnet, das heißt, bei mir scheint es auch, wenn es regnet. Und was ihr redet, ist mir scheißegal, der Scheiß wird geregelt. Meine Mutter weint, doch sie weiß, ich bin stark, keine Schmerzen. Mann, wir sind stark, sind die Stärksten. Mama, ich trag dich im Herzen. Junge, lauf, mach nicht schlapp, mal bergauf, mal bergab, immer weiter, so ist unser Leben. Kein Zurück, nur dein Zorn und der Blick stur nach vorn, immer weiter, so ist unser Leben. Los, komm mit, wenn du kannst, jeder Schritt ist ein Kampf, viele fallen. Doch wir sind Soldaten, wir marschieren 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, marschieren 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4,